Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 5, 492 an Schiller. Da unsere Rechnung wegen des Manuskripts mit des Setzers Bedürfnissen nicht zusammentrifft, so muss ich noch ein paar Bogen nachschicken und bitte deshalb um Niobe. Was wir von der typografischen Seite verlieren, gewinnen wir an der Stärke der Ladung, die wir auf einmal ins Publikum werfen. Haben Sie die Güte, dem Überbringer, den ich deswegen express abschicke, das Manuskript der Niobe mitzugeben. Leben Sie recht wohl und halten Sie womöglich Ihr Versprechen, mich zu besuchen. Weimar am 27. August 1798. G.